Gemeinschaftsschulen sind in der Regel Ganztagsschulen. Kinder mit unterschiedlichen Leistungsniveaus werden hier in den gleichen Klassen gemeinsam unterrichtet. Alle, so die Idee, entsprechend ihren Fähigkeiten. Im Kern verfolgt die Gemeinschaftsschule zwei Ziele. Möglichst viele Kinder sollen möglichst weitgehend nach ihren eigenen Bedürfnissen lernen können. Und Kinder mit unterschiedlichen Vorbedingungen sollen das möglichst lange gemeinsam in einer Klasse tun. Mit und ohne deutsche Muttersprache, mit und ohne Behinderung, mit und ohne Ziel oder Fähigkeit, Abitur zu machen. Dass dieses Konzept funktioniert, hat die pädagogische Forschung nachgewiesen. Wenn man die starken Schüler betrachtet, dann werden sie nicht gebremst, sondern gewinnen zum einen an Sozialkompetenz. Zum anderen muss ich als starker Schüler den Stoff, den ich einem anderen, schwächeren Schüler erklären will, zunächst einmal selbst verstanden haben. So verfestige ich mein eigenes Wissen, erklärt Katrin Hille vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm. Die Leistungsschwächeren sind davon nicht etwa demotiviert, sondern sehen ganz im Gegenteil, was alles möglich ist. Den Stärkeren schadet das gemeinsame Lernen also nicht und alle profitieren davon. Leider haben die lernschwächeren Kinder damit aber nicht automatisch bessere Bildungschancen. Denn längst nicht alle Gemeinschaftsschulen haben eine gymnasiale Oberstufe. Das heißt, diejenigen, die Abitur machen, werden trotzdem irgendwann ausgefiltert. Hopp oder Top, die Gymnasialempfehlung. Diese Filtermechanismen des deutschen Schulsystems haben entscheidenden Einfluss auf die Chancengleichheit der Kinder. Wer darf weitermachen, wer nicht? Das Problem? Diese Filter filtern nicht fair. Beispiel die Gymnasialempfehlung. Am Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe liegt eine zentrale Gelenkstelle für das Entstehen von Bildungsbenachteiligung, wie es die Erziehungswissenschaftlerin Renate Faltin ausdrückt. Denn Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern haben eine 3,5-mal höhere Chance auf eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus bildungsfernen Familien. Die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen geben Lehrkräfte aufgrund der Leistungen ab, die sie im Unterricht sehen. Nur gibt es leider sehr deutliche Hinweise darauf, dass gleiche Schulleistungen zweier Kinder unterschiedlich beurteilt werden. Je nachdem, ob ein Kind aus einer privilegierten oder aus einer von Armut betroffenen Familie kommt. In einer Vergleichsstudie für den Deutschen Gewerkschaftsbund, DGB, untersuchte der Bildungsforscher Klaus Klemm 2021 den Zusammenhang von Gymnasialempfehlung und sozialer Stellung der Eltern. Beides wird in den gängigen Lernleistungsstudien wie PISA oder IGLU erhoben. IGLU ist die Abkürzung für Internationale Grundschulleseuntersuchung und so etwas wie PISA für Grundschulkinder. Die berufliche Position der Eltern wird mit dem sogenannten Erickson-Goldthorpe-Portocarrero-Klassenschema EGP eingeteilt. EGP Klasse 1 der Eltern bedeutet oberste Dienstklasse. Das können UnternehmerInnen, ProfessorInnen, leitende Angestellte oder höhere BeamtInnen sein. EGP Klasse 7 steht für an- und ungelernte Arbeitskräfte. Bildungsforscher Klemm fand heraus, bei gleicher Leistung haben Kinder aus ressourcenreichen Familien deutlich bessere Chancen auf eine Gymnasialempfehlung. Während beispielsweise im Lesen bei der IGLU-Studie 2006 Kinder aus wohlhabenden Familien der EGP Klasse 1 schon bei einer Testleistung von 537 Punkten mit 50%iger Wahrscheinlichkeit eine Empfehlung zum Übergang aufs Gymnasium erwarten konnten, galt das für Kinder aus ressourcenärmeren Familien der EGP Klasse 7 erst bei einer Testleistung im Lesen von 614 Punkten. 2006 mussten also Kinder aus sozial schwachen Familien für die gleiche gymnasiale Schullaufbahnempfehlung beim IGLU-Test 77 Testpunkte mehr erreichen. Immerhin rund 15%. Das heißt, wenn ein Kind aus einer privilegierten Familie einigermaßen okay lesen kann, bekommt es eine Empfehlung fürs Gimmi, während ein Kind aus einer sozial schlechter gestellten Familie annähernd perfekt lesen können muss, um die Lehrkräfte davon zu überzeugen, dass es das Abitur schaffen kann. Und die Differenz der für eine Gymnasialempfehlung erforderlichen Leistungen wächst an. Zwischen 2006 und 2016 ist sie auf 102 Punkte gestiegen.